In dieser Welt gibt es Unerklärliches. In den dunkelsten Winkeln und an ganz alltäglichen Orten. Zwischen der Welt, die wir sehen, und der, die wir fürchten, gibt es Türen. Und wenn wir sie öffnen, werden Albträume wahr. Kokain.